vor ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasset uns nun gehen, lasset uns nun gehen. Thank you. und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Thank you. wiederum. Preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt.